Danke, Isabel, das war sehr interessant. Ich möchte kurz noch einmal auf das zurückkommen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, den Besitzern von dem Haus mit den Solarzellen geht es jetzt besser. Was heißt das? Warum geht es denen jetzt besser? Weil die Solarzellen am Anfang, weil sie viel Geld kosten. Aber wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, geht es besser. Ja.